Die jüngsten Worte von Israels Regierungschef Ariel Sharon beweisen erneut die Unversöhnlichkeit zwischen Sharon einerseits und Palästinenserpräsident Arafat andererseits. Israels Premier musste sich in der Vergangenheit wiederholt den Vorwurf des Brandstifters gefallen lassen. Durch seine heutigen Äußerungen werden sich die Kritiker bestätigt sehen. Äußerungen, mit denen Marcel Pott seinen Kommentar beginnt. Im Prinzip tut es mir leid, dass wir Arafat vor 20 Jahren im Libanon nicht liquidiert haben, sagt Ariel Sharon, der Premierminister Israels, heute in einem Interview der Tageszeitung Ma'ariv. Zwar versichert Sharon später in demselben Text, Arafat käme für ihn wieder als Verhandlungspartner in Frage, wenn er alle israelischen Forderungen erfülle, aber sehr glaubhaft klingt das nicht. Warum formuliert er dann überhaupt einen solchen Satz über einen Mann, den er bereits mit seinen Panzern in Ramallah umzingelt hat, wenn er das nicht als kaum verhüllte Morddrohung verstanden wissen will? Doch wie dem auch sei, diese Aussage von Sharon unterstreicht einmal mehr, mit wem die Welt es gegenwärtig an der Spitze der israelischen Regierung zu tun hat. Sharon ist und bleibt ein Extremist, der gerne Öl ins Feuer gießt. Angesichts der gefährlich zugespitzten Lage im Krieg in und um Palästina wird von Arafat zu Recht verlangt, den palästinensischen Extremisten das Handwerk zu legen. Da ist es das Mindeste, dass der direkt gewählte Regierungschef Israels alles unterlässt, um auf palästinensischer Seite die Stimmung nicht noch mehr anzuheizen. Doch Sharon tut genau das Gegenteil. Ich werde den Verdacht nicht los, dass Sharons provokantes Verhalten auch damit zu tun hat, dass US-Präsident George Bush den palästinensischen Präsidenten Arafat persönlich und allein für die Eskalation im israelisch-palästinensischen Krieg verantwortlich gemacht hat. Dadurch hat Bush dem israelischen Premier Sharon de facto einen Freibrief erteilt. Arafat ist gewiss kein großer Staatsmann und seine Fehler haben mit zu dieser heute so brandgefährlichen Lage beigetragen. Doch immer dann, wenn es ihm, wie erst kürzlich gelungen war, einen Rückgang der palästinensischen Gewalttaten zu bewirken, befahl Sharon die nächste Liquidierung eines militanten palästinensischen Anführers und prompt kam es als Vergeltung zur nächsten Terrorattacke. Ariel Sharon ist ein Extremist, der sich 1982 während des Libanon-Feldzuges persönlich schuldig gemacht hat. Unter seinem Oberbefehl geschahen die Massaker von Sabra und Shatila in Beirut. Damals wüteten christlich-phalangistische Mörderbanden 2 Tage und 2 Nächte in den Palästinenserlagern unter den Augen der israelischen Armee und schlachteten Hunderte von Frauen, Kindern und alten Männern ab. Eine unabhängige israelische Regierungskommission stellte später fest, dass Ariel Sharon zwar indirekt, aber doch persönlich für diese Verbrechen verantwortlich war. Daraufhin musste Sharon als Verteidigungsminister zurücktreten. Ariel Sharon täte also heute gut daran, an seine unrühmliche Zeit in Beirut nicht selbst zu erinnern. Und Präsident Bush und auch die Europäer sollten Sharon auch öffentlich in die Schranken weisen, wenn er das nächste Mal über die Stränge schlägt.